In the Mix war gerade Dee Ryder, der beim Open Air Festival im Alpendorf in St. Johann im Pongau auflegen wird. Ich telefoniere gerade mit Sharoop, dem Veranstalter der ganzen Sause, und freue mich darüber, jetzt auch gleich mal ein Set von ihm ankündigen zu dürfen. Sharoop, du bist ja auch ein altdienender DJ. Sag mal, wann hast du angefangen und wie kam es zu der Liebe zu der Musik? Angefangen selber habe ich 1994, also das ist okay. schon ein paar Jährchen her. Gesehen habe ich das erste Mal an Papa Sven Fett. Aha, ja. Und was er da damals ja, mit zwei normalen Turntables und einem Mischpult aufgeführt hat und die Crowd ja, sozusagen aus seiner Hand gefressen haben. Naja, und das hat mich so imponiert, dass ich gesagt habe, die Musik ist geil, ich möchte das auch machen. Alles klar, ja, weil so lang hat es da Techno in Österreich noch gar nicht gegeben. Also das ist so ziemlich von Anfang an, ne? Ja, also bin die 90er, habe das wirklich Breitseite mitbekommen, das Ganze, den ganzen Vibe, diese ganze Revolution tatsächlich, was ja war. Mit der elektronischen Mucke und diesen Vibe versuchen wir auch jetzt ein bisschen auch weiterzutragen, weil es gibt für mich sonst dieser Vibe der ganzen elektronischen Musik ist verloren gegangen, finde ich jetzt, oder auf der Strecke geblieben. Und wenn du jetzt unsere Veranstaltungen anschaust in der Vergangenheit, wirst du einfach nur Acts finden, die was diesen Vibe heute noch in sich tragen, quasi. Mhm. Ja. Vielleicht ist es sehr businesslastig schon mittlerweile, aber da brauche ich dir nichts erzählen, das weißt du ja auch am besten, aber die Zuhörer vielleicht geht eigentlich nur mehr ums Business. Und bei uns geht es tatsächlich noch um Gemeinschaft, um zusammen feiern. Und ja, elektronische Musik hat keine politische Message oder sonst irgendwas, sondern da geht es eigentlich, ist egal wer du bist, komm vorbei, egal wie du ausschaust, tanzen, du wirst nicht verurteilt. Ja, und diesen Vibe liebe ich und das versuche ich auch in unsere Veranstaltung irgendwie mit einzubauen, das Ganze. Ja. Großartig. Also, Montag geht das Ganze los, geht bis Freitag, das Ganze heißt Open Air Festival im Alpendorf in St. Johann im Pongau. Ich freue mich jetzt schon sehr auf dein Set. Jetzt sag doch mal unseren Hörern noch, was sie jetzt erwartet. Oh ja, bei mir ist es ein groovendes House, Deep House Set. Ich bin ein bisschen von der alten Schiene, weil ich habe genauso hart angefangen wie der D-Rider mit Vinyl und Techno. Ja, war ja Resident im Cave Club damals auch unter einem anderen Namen noch. Mhm. aber das ist Vergangenheit. Also man, ich liebe Techno, ich tanze auch gerne dazu, aber spielen tue ich schon mehr schon. Ja, wenn man so will, altersentsprechend. Genau. Alles ja, klar. Also Deep House, bis ein bisschen funkiger das Ganze. Auch, aber doch ein bisschen treibend und groovend. Also das glaube ich, das passt schon. Okay. Na super. Hey, vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke für die großartigen Sets. Danke.